wolltest immer hoch hinaus, du wolltest über allem schweben. Du breitetest die Flügel aus und es gelang dir abzuheben. Hier oben bist du ganz allein und alles unten scheint so klein zu sein. Dir die Welt sich dreht.